4. Vermöbelt. Das Leiden am Ernterjör. Vermöbeln, das heißt verhauen. Mit einem Stuhlbein vermutlich. Man kann auch mit einer Fußbank den Schädel einschlagen. Menschen auf Betten fesseln, Kinder in Schränke, Truhen und Kommoden sperren. Man kann mit einer Wohnung einen Menschen genauso töten wie mit einer Axt. Das ist ein berühmter Satz von Heinrich Zille, 1858 bis 1929, der auch auf Brecht Eindruck machte. Zille zeichnete im Berliner Wedding. Er wusste Bescheid, kannte die Enge und Dumpfheit der Hinterhöfe, die Feuchtigkeit, den Lärm. Dort ging es nicht um Möbel. Man war froh, wenn man hatte. Alles passte auf einen Handwagen, wenn man umziehen musste. Dargestellt im Film »Coole Wampe« von Zlatan Dudow, Drehbuch Bertolt Brecht, 1931. Über ihr Ernterjör nachzudenken, wäre Proletariern kaum eingefallen. Und auch die Dichterin Mascha Kaleko, die den schäbigen Großstadtalltag von Büroangestellten in ihrem lyrischen Stenogrammheft 1933 geschildert hat, betrachtet das Zimmer nur, wenn sie krank geschrieben ist. Man sieht die Möbel an und die Gardinen. Man kennt sein Zimmer nur vom Abend her. Am Tage, wenn es hell und Licht beschienen, da ist man irgendwo, um zu verdienen. Und abends gibt es keine Sonne mehr. Wir Wohlstandsverwaisten hingegen litten am zu viel, zu schwer, unter Stubentischen, Schleiflackbetten, Anrichten und Vertikos, in ausladenden Couchgarnituren. Deshalb riet der Dichter Joachim Ringelnatz, 1858 bis 1929, unternehmungslustigen Kindern heimlich Käsereste in den Sesselritzen zu verstecken, damit es so richtig schön morbide riecht. In Joachim Ringelnatz Geheimes Kinderverwirrbuch, das mache ich alles nochmal. Wir Wohlstandsverwaisten hingegen litten am zu viel, zu schwer, unter Stuben, Tischen, Schleiflackbetten, Anrichten und Vertikos, in ausladenden Couchgarnituren. Deshalb riet der Dichter Joachim Ringelnatz, 1858 bis 1929, unternehmungslustigen Kindern heimlich Käsereste in den Sesselritzen zu verstecken, damit es so richtig schön morbide riecht. In Ringelnatz Geheimes Kinderverwirrbuch mit vielen Bildern, erschienen 1931. Meine Häuser aus Luft baute ich als Kind in den Walnussbaum vor unseren Fenstern. Ich hatte lange kein eigenes Zimmer. Während des Studiums waren alle gemieteten Zimmer scheußlich möbliert. Ich kaufte mir einen Rattansessel mit Armlehnen für die persönliche Note. Den habe ich überall hin mitgenommen. Er steht jetzt im großen Raum. Hier im Schee waren mächtige Schränke aus Buchenholz eingebaut, aber die Schranktüren fehlten. Die hatte der Erbauer des Hauses vor 150 Jahren selbst geschnitzt. Sie wurden von Dieben abtransportiert während der langen Zeit, in der das Haus leer stand. Es dauerte Jahre, bis ich jemanden fand, der originalgetreue Türen schreinern konnte. Auch mehrere Tische und Binsenstühle konnte ich mit dem Hauskauf übernehmen. Aus dem Haushalt von Esthers Großeltern wurde mir ein prachtvoller, mehrfach ausziehbarer Esstisch überlassen, der so lang und breit ist, dass er in keinem normalen Zimmer Platz hat. Wohl aber bei mir in der ehemaligen Scheune. Meine Bettgestelle sind aus Paletten gezimmert. Die Bücherwand besteht aus Weinkisten. Zwei Tonet-Schaukelstühle, einen großen und einen kleinen, stammen vom Flohmarkt. Eine Vitrine für meine kostbarsten Sammelstücke, die Teetassen meiner Mutter, von Esther bemalte Geschirre, hat mir Tee aus einem alten Fenster gebaut. Polstersessel und Sofas habe ich immer vermieden. Sie würden in dem feuchten Klima hier bald muffig. Und wenn ich länger nicht da bin, nisten sich Mäuse ein. Ich benutze bis heute den Weidenkorb, mit dem mein Vater vor gut 100 Jahren aufbrach von daheim. Den Nähtisch, den meine Großeltern 1924 zum 17. Geburtstag ihrer einzigen Tochter anfertigen ließen. Den massiven Eichenholztisch, auf dem einst das geschlachtete Schwein zerteilt wurde, die Lindenholztruhe und die Holzwannen, die mein Großvater, Böttcher von Beruf, getischlert und signiert hat. In einer großen Holzkiste habe ich diese Sachen per Bahn nach Frankreich schicken lassen, konnte daher auf IKEA-Möbel verzichten. Das ist gewiss ein Privileg.